Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wenn ihr mit mir reden wollt, das geht heute Nacht auch wieder wie immer jede Nacht, ruft mich ganz einfach an 0800 5678 111, faxt mir ganz einfach 0800 5678 110. Moni ist die erste, 29 Jahre. Guten Morgen. Hallo Jürgen, guten Hallo Moni, was ist dein Thema? Ich habe noch eine Anlehnung zum Thema von gestern. Ja. Und zwar ging es ja da um außergewöhnlichen Sex, der einen in irgendeiner Form verändert hat. Genau, so war's. Und ich hatte folgende Geschichte. Mhm. Und zwar habe ich übers Büro an der Telefonzentrale einen Kunden kennengelernt. Mhm. Mit dem habe ich öfter telefoniert. Das ging dann über ein Vierteljahr hinweg. Mhm. Dass er mich also zu Hause angerufen hat. Wir haben also nächtelang durchgequatscht. Ach so, ja. Dann auch zu Hause. Ja, ja, genau. Erst also geschäftlich und dann... Genau. Mhm. Er wollte also unbedingt mit mir Kontakt haben und ich habe mich auch darauf eingelassen. Und dann ging das also weiter, dass wir uns also immer telefonisch kontaktiert haben. Mhm. Und haben, also es ging dann schon in Richtung Telefonsex, es wurde also immer heftiger. Mhm. Und er hat also sein Telefon mit ins Bett genommen und ich meins, es war also wirklich heftig. Mhm. Und dann haben wir eben beschlossen, dass wir uns irgendwann mal treffen. Ja. Weil wir das auch ausleben wollten, was wir am Telefon eben besprochen hatten. Nach wie vielen Wochen Telefoniererei? Ungefähr ein Vierteljahr. Ja, ja. Ja. Und dann haben wir eben beschlossen, uns zu treffen, wollten uns aber dabei nicht sehen, weil die Beschreibung gegenseitig war nicht ganz so klar und ich hatte schon mal so ein Blind Date und bin da sehr auf die Nase gefallen und wollte ihn also eigentlich nicht sehen. Mhm. Und er wollte mich eigentlich auch nicht sehen, damit der Zauber erhalten bleibt. Habt ihr euch denn gegenseitig in all den vielen Telefonaten nicht beschrieben, richtig konkret beschrieben? Doch, schon beschrieben, aber zum Beispiel Gesicht kann man ja nicht so beschreiben. Stimmt, ja. Ja. Also und auch keine Fotos verschickt? Nein, überhaupt ja. nicht. Ja. Also wir haben Faxe und Mails und so weiter geschickt und eben, wie gesagt, heftig telefoniert. Mhm. Und dann haben wir zuerst gedacht, na gut, man könnte sich im Sommer an einem See treffen, nachts, da ist es dunkel, da sieht man sich nicht, aber das wäre dann eben noch zu lang gewesen von der Dauer her, um uns zu treffen. Wobei man da ja auch einiges sieht im Sommer am See. Ne? Klar, ja. Also auf jeden Fall haben wir dann beschlossen, dass er zu mir hierher kommt und von der Telefonzelle aus nochmal anruft. Mhm. Dann haben wir uns also gegenseitig nochmal ganz schön heiß gemacht. Und dann stand er bei mir vor der Tür und wir haben abgemacht, dass alles im Dunkeln abläuft, dass wir uns also wirklich nicht sehen. Ach. Das war dann de facto so, er hat unten an der Haustür geklingelt. Ja. Ich habe ihm beschrieben, welche Tür es ist im zweiten Stock, habe ihm die Eingangstür aufgemacht und war in der dunklen Wohnung im Wohnzimmer in der Zwischenzeit, sodass ich ihn durch das Flurlicht vom Hausflur nicht sehen konnte und er mich auch nicht. Mhm. Und als er dann reinkam, er hat sich dann so durchgetastet, ich hatte alles genau beschrieben, wo er hin muss. Da stand er dann eben in der Tür. Wir haben uns also so schemenhaft natürlich gesehen. Ich wollte gerade fragen, man kann es, in gewissen Zimmern kann man das ja ganz, also radikal verdunkeln. Ja. Oder es bleiben so Umrisse sichtbar. Ja, also Umrisse waren sichtbar, aber man hat also das Gesicht oder so nicht genau erkannt. Mhm. Ich habe also gesehen, er ist riesengroß und dass er kurze Haare hatte, habe ich auch gesehen, aber eigentlich mehr nicht. Da stand dieser Mann in deinem dunklen Wohnzimmer. Genau. Ich hatte die Sektflasche da und zwei Sektgläser. Ja. Den Sekt hat er dann geöffnet. Und ja, dann... Das ist so Private Darkroom, ne? Ja, es war privater so wirklich, Dunkelraum. Ja, ja. Also ich hatte einfach nur Rollo unten, also Rollladen unten. Ja. Und es war also wirklich... Ja, und dann? Was passierte dann? Naja, warst du noch bekleidet, als er kam? Ja, ich war schon noch bekleidet. Ja. Ich hatte also eine schöne Unterwäsche an und dann eigentlich nur so ein kurzes Top drüber mit Knöpfen. Wobei, die schöne Unterwäsche war ja Perlen vor die Säue, ne? Weil ja, niemand was sehen konnte. Klar, aber vom Fühlen her. Es gibt dann natürlich auch ein besseres Gefühl, was Schönes anzuhaben. Natürlich, ja, ja. Außerdem wusste ich ja nicht, ob wir es so durchziehen. Ne? Es hätte ja sein können, dass wir dann sagen, okay, scheiß drauf, wir machen jetzt das Licht an. Ach so, genau, ja, stimmt. Und auf jeden Fall haben wir beschlossen, wir umarmen uns erstmal und dann sehen wir, wie es läuft, weil ich gesagt habe, ich kann ihm also nicht versprechen, dass wir das alles ausleben, was wir so am Telefon so besprochen haben. Mhm. Naja, und es ging aber dann doch ganz heftig und dann sind wir gleich mit der Sektflasche dann rüber ins Schlafzimmer. Welches auch ganz abgedunkelt war. Ja, genau. Ja. Also die ganze Wohnung war dunkel. Mhm. Ich meine, ich kenne mich ja da aus. Ja. Da ist es für mich kein Problem. Ich habe ihn dann so an der Hand genommen und mit rübergeführt. Ja, und dann sind wir eben aufs Bett gesunken und es hat so seinen Lauf genommen. Wie lange nahm es denn seinen Lauf? Ja, also wie viele Stunden? Ich würde immer sagen, also gekommen ist er abends so um 11. Ja. Und wann ist er dann gekommen? Bitte? Wann ist er dann gekommen? Also abends ungefähr um 11. Nee, das war jetzt ein Scherz, den hast du nicht verstanden. Also er ist um 11 Uhr zu dir gekommen. Ich wollte wissen, wann er gekommen ist. Das kann ich jetzt nicht so genau sagen. Eine Stunde später vielleicht. Schon? Ja. Und wann ist er wieder gegangen? Ja, das ging schon mehrmals. Es war nur eine Tour. Wir haben also zwischendurch auch ein bisschen geschlafen und so weiter. Mhm. Und gegangen ist er dann so in den frühen Morgenstunden. Im Dunkeln? Im Dunkeln ist er gegangen, ja. Diesen Mann hast du nie gesehen seitdem? Nein. Habt ihr telefoniert weiterhin? Nie wieder. Warum? Ich weiß nicht. War es nicht gut? Doch, es war schon gut. Aber es ist natürlich anders, als wenn man jemanden kennt, auch körperlich kennt und ein Vertrauensverhältnis hat. Na gut, aber wenn man so lange miteinander telefoniert hat, immer und immer wieder alles durchgespielt hat. Aber der Zauber war trotzdem weg. Der war weg. Ja, das heißt ja, dass du in einer gewissen Weise enttäuscht doch warst. Kann das sein? Ich war insofern enttäuscht, dass das seine Stimme und sein Sprechen ganz anders war. Als? Als am Telefon. Ach. Und dadurch habe ich ihn nicht mehr als solchen genau wiedererkennen können. Aber wie seltsam, wenn du jetzt gesagt hast, sein Verhalten ist ganz anders als sein Reden. Aber die Stimme ist ja eigentlich immer dieselbe. Die Stimme, also er hatte, er war aus Bayern und hat also einen Dialekt gesprochen. Da hat er sich aber am Telefon immer sehr zurückgenommen. Mhm. Und hier, als er bei mir war, da hat er den Dialekt voll gesprochen. Ich sag bitte nicht, dass das Bayerisch dich enterotisiert. Nein, überhaupt nicht. Aber es war nicht seine Stimme. Achso, ich es war verstehe. Nicht die Stimme, mit der ich am Telefon gesprochen habe. Ging es denn so sexmäßig zumindest ganz gut zur Sache? Oder war das auch eher so die Durchschnittsnummer? Ja, also es ging ganz gut. Es war also nichts wahnsinnig Übertriebenes. Mhm. Wir haben ein paar Dinge, die wir am Telefon vorher so mal angedeutet haben. Die haben wir auch tatsächlich gemacht. Mhm. Wie zum Beispiel hatte ich immer Hemmungen, alle möglichen geilen Wörter auszusprechen. Mhm. Und das haben wir dann also tatsächlich getan. Im Dunkeln ist das da vielleicht auch einfacher, ne? Ja, klar. Du hast ihn also geil beschimpft oder ihn geil angemacht mit Vulgärworten, die wir jetzt nicht hören wollen. Okay. Ja, obwohl wir sie eigentlich gerne hören wollen. Aber nein, wir sagen das mal jetzt nicht. Ja, gut. Roch er gut? Ja, das schon. War in Ordnung. Ja, das ist ja auch so ein Kriterium. Ja, genau. Davor hatte ich auch etwas Angst, weil es war in dem vorherigen Blind Date eben etwas blöd. Mhm. Und bei ihm war es aber ganz in Ordnung. Es war jetzt nicht so, wie ich es mir gewünscht hätte, sag ich mal, aber es war in Ordnung. Also vom Geruch her hättest du es dir noch ein bisschen besser gewünscht? Ja. Ach so. Aha. Aber wo? So generell oder? Generell, die Haut der Mensch an sich. Ja. Aber es war, der Sex war an sich gut. Nur wie gesagt, es ist natürlich nicht so, wie wenn man jemanden lang kennt und mit ihm ganz vertraut ist. Ist klar. Gab es denn während dieser Stunden dann doch nicht irgendwann mal so die Sehnsucht bei dir und die Neugier? Jetzt schalte ich das Licht an. Ich will ihn mir angucken. Ja, ich wollte ja außerdem vermeiden, dass er mich anschaut. Warum? Ja, ich dachte, er könnte vielleicht enttäuscht sein. Ach so, also ganz selbstbewusst bist du auch nicht rangegangen. Nee. Das heißt, du weißt jetzt im Nachhinein, da ihr nicht mehr telefoniert habt, auch nicht, wie es ihm gefallen hat. Nee. Du hast nicht mehr angerufen und er hat auch nicht mehr angerufen. Nein, wir haben uns verabschiedet, also bis bald. Und zunächst haben wir auch mal gesagt, das war echt witzig und sowas könnten wir wiederholen. Mhm. In welcher Form haben wir aber nicht genau gesprochen, aber es ist unausgesprochen geblieben. Dieses soll ja bedeuten, dass es für ihn auch eine Entzauberung war, ne? Sonst hätte er ja schon wieder versucht, bei dir irgendwie Kontakt zu finden. Ja, richtig. Mhm. Ja. Dachte ich eigentlich nicht. Ich hatte eigentlich schon erwartet, dass er sich melden wird, was er aber nicht getan hat und somit war er wahrscheinlich auch enttäuscht. Mhm. Keine Ahnung. Aber es war natürlich ein interessantes Experiment. Es war ein interessantes Experiment und ich bereue es auch nicht. Und ich könnte auch nicht sagen, dass es schlecht war. Ja. Nur ich würde ihn nicht nochmal haben wollen. Ihn nicht, aber vielleicht mit jemand anderem das nochmal machen? Ja, das schon. Nur wenn sich das so ergeben würde. Ja. Also kann man sagen, dass dieser Sex hat nur gerade nicht dein Leben verändert, so wie unser Thema gestern hieß. Aber es hat schon, es war ein einschneidendes Sexerlebnis, ne? Ja, also es hat mich aber innerlich allerdings verändert, denn ich hatte früher eher so die Ansicht, nur mit einem Partner, mit dem er länger zusammen ist und so weiter und habe das auch so praktiziert und hätte Stein und Bein geschworen, dass ich sowas nie mache und hätte auch, wenn mir jemand so eine Geschichte erzählt, hätte gesagt, das kann nicht wahr sein, das jetzt ist erfunden. Mit 29 Jahren hast du sowas gemacht. Ja. Wenn wir beide uns in 10 Jahren widersprechen. um Gottes Willen, was wird dann alles rauskommen? Ja. Dann werde ich schamrot wahrscheinlich bei dem, was du erzählst. Nee, du sicher nicht. Also, das war eine sehr schöne Geschichte. Ja. Vielleicht unter Umständen auch zur Nachahmung empfohlen. Aber Vorsicht, bei einem Blind Date, wo man sich noch nicht so gut kennt, kann das auch sehr gefährlich werden. Ja, ne? Also, die Überlegung dann, hatte ich auch. Ja. Und ich habe mir auch das bis zum letzten Moment vorbehalten, die Tür nicht aufzumachen. Mhm. Aber ich hatte so ein gutes Gefühl und habe mir einfach gedacht, du hörst jetzt auf deine innere Stimme, was dir dein Bauch sagt. Und wobei man das durchaus nochmal unterstreichen sollte, dass so spannend und so interessant das auch sein mag, es ist oder kann auch sehr gefährlich werden. Ja, auf jeden Fall. Wenn man das mit fremden Leuten macht. Ja, mit Leuten, die man kennt, ist es vielleicht dann... Ja. Aber dann ist es auch wieder was anderes, wenn man die schon kennt. Ich meine, gut, natürlich kann man sich am Telefon stundenlang anlügen, aber... ich hatte zu der Zeit nur ein Handy, er hat mich also stundenlang angerufen. Das ging manchmal nachts 4, 5, 6 Stunden. Und ich denke mir, um mir irgendeinen Blödsinn zu erzählen und gar nicht zu wissen, ob er mich jemals trifft, gibt ein normaler Mensch auch vielleicht nicht so viel Geld aus. Könnte sein. Aber naja, auf jeden Fall haben wir uns da viel erzählt und ich hatte das Gefühl, es wird mir nichts passieren. Und ihr habt eine, und du hast eine gute und interessante Erfahrung. Eine interessante Erfahrung. Ja, genau. Ja. Genau. Danke für den Anruf, Moni. Ja, alles danke Gute. Dir. Mach weiter so. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Michaela, ach, jetzt müsste ich gleich wieder singen. Warte, ich tue es ihr nicht an. 23. Hallo? Hallo, Michaela. Ja, ich wollte sagen, deine Sendung ist echt super. Dankeschön. Ja, jetzt habe ich irgendwas mitgekriegt. Die Dame vorher wegen Blind Date. Ich muss sagen, ich habe das auch gemacht. Aber davor muss ich erwähnen, ich bin verheiratet. Mhm. Also noch verheiratet. Und habe 2 Kinder. Und ja, ich habe hinter den Rücken meines Mannes habe ich auf so einer Partnerline angerufen. Mhm. Aber ich würde sagen, auch nicht ohne Grund, weil ich den großen Verdacht habe, mein Mann tut es auch. Mhm. Also da waren so gewisse Anzeichen. Ja. Also hohe Telefonrechnung und... So, hast du da angerufen und was ist daraus geworden? Ja, also ich habe so eine Box eröffnet auf der Line. Mhm. Und da hat immer jemand, also ein gewisser Mann, immer drauf gesprochen. Ich habe erwähnt auf meiner Box, dass ich jemanden zum Weggehen und Kennenlernen suche. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, wie oft er drauf gesprochen hat. Auf jeden Fall haben wir uns mal so unterhalten, also direkt, wir wurden direkt verbunden auf der Line. Mhm. Und naja gut, dann haben wir auch ein Treffen ausgemacht. Mhm. Wo? Einmal, ja, in einer Diskothek. Mhm. Er hat mich auch abends sogar vor die Haustür gefahren. Mhm. Und das zweite Mal war auch also in einem Café. Und er hat mich dann gefragt, ob ich zu ihm kommen möchte, weil wir hatten sowas gemeinsam, Musik, und das war wahrscheinlich sein Lockvogel. Ja, was ist passiert? Bist du zu ihm gegangen? Wie nochmal? Was ist dann passiert? Bist du zu ihm gegangen? Ja, dummerweise, ja. Wieso dummerweise? Ja, weil ich von diesem Mann vergewaltigt worden bin. Was ist da genau passiert? Wie ist das passiert? Ja, ich bin halt in die Wohnung rein und was mir auffiel erst, oder was mich sehr unsicher gemacht hat, dass da eine Kerze an war, weil ich habe ihn darauf angesprochen, ob er da keine Angst hätte. Es sah irgendwie geplant aus, also so sehe ich das im Nachhinein. Moment, wieso ist das schlimm, wenn eine Katze an ist? Naja, ich meine, wenn man lange nicht in der Wohnung ist. Ach so, weil er. Achso, du bist mit ihm in die Wohnung gekommen. Und da war die Kerze schon an. Mhm. Genau. Und er hat gemeint, er hat so, ich weiß nicht, wie das heißt, mit dem Computer irgendwie so, macht er selber Musik und er sucht halt eine Stimme zum Singen und ich war früher in so einer Jugendband und so. Und dann hat er auf einmal gesagt, ja, das Gerät ist kaputt. Mhm. Und dann sind wir uns so noch ins Gespräch gekommen. Also ich habe halt ihnen erzählt, dass ich halt eben 2 Kinder habe und riesen Probleme habe. Vor allem, dass mein Mann mit mir nicht weggehen möchte. Mhm. Und er hat auch Probleme und hat selber an seiner Ehe irgendwo noch dran zu knabbern. Mhm. Und aber er ist dann irgendwann zudringlich oder gewalttätig geworden? Er hat mich, also er saß auf so einem Bett, das waren so 2 gestapelte Matratzen. Mhm. und hat mich darum gebeten, ob ich mich näher hinsetzen könnte. Also ich saß erst auf dem Boden und dann habe ich mich auf die, ja, am Ende der Matratze hingesetzt. Mhm. Und dann ist er aufdringlich geworden. Ich habe ihm klar gemacht, ich will das nicht. Mhm. Und naja, dann ist es passiert eben. Ja, aber was ist dann genau passiert? Es ist ja sehr brutal geworden oder was ist geschehen? Ich würde sagen, am Anfang, normal, aber er ist normal auf mich zugekommen, aber ich habe ihm immer wieder gesagt, das möchte ich nicht. Mhm. Also er hat angefangen, meinen Hals zu küssen und ich habe gesagt, ich möchte das nicht, weil er in meinen Augen für mich nicht anziehend genug war oder nicht irgendwas hatte, was mich anzieht an ihm. Mhm. Warum bist du nicht gegangen? Ja, da war es zu spät. Wie, da war es zu spät? Du hättest doch aufstehen können und gehen können. Nee, ich hab's ja auch versucht. Ich habe ja versucht, ihn wegzudrücken. Mhm. Aber das wurde dann immer heftiger und ich dachte erst, ich weiß nicht. Mhm. Du sagst, es wurde immer heftiger. Wurde es insofern auch heftiger, dass er dich mit Gewalt in der dort auf diese Matratzen gedrückt hat und dich gezwungen hat, dort zu bleiben? Er hat mich einfach gepackt und in diese Matratze, also in dieses komische Bett einfach reingedrückt und er lag sozusagen auf mir drauf und hat mit seinen Knien lag er auf meinen Oberarm. Ja, da konntest du nichts mehr machen. Da konnte ich nichts machen und... Hast du geschrien? Ich habe auch geschrien, ja. Dann ist es passiert, dann ist es geschehen. Er hat mir auch in der Zwischenzeit gedroht, entweder ich mache so mit und höre auf zu schreien, oder es wird mir mehr wehtun. Und das Schlimme war einfach, nachdem das dann passiert war, hat er mich fallen lassen wie eine Kartoffel. Und hat auf einmal gezeigt, ja, irgendwas hat er jetzt falsch gemacht. Auf einmal. Ich habe fürchterlich geweint. Ich habe in dem Moment nur noch an meine Kinder gedacht. Und auf einmal stand er auf und hat ein Messer in der Hand gehabt. Wie meinst du, er hätte was falsch gemacht? Ja, in dem Moment hat er gemerkt, dass er einen Fehler gemacht hat, nachdem er das bei mir gemacht hat. Ja, aber das Messer macht es doch noch viel schlimmer dann. Ja, das war ja das eben. Was ist denn dann passiert? Hat er dich noch sehr bedroht mit dem Messer? Er hat mich bedroht mit dem Messer, ja. Und wie ging es dann weiter? Wie hat sich die Situation aufgelöst? Ich hab so getan, als müsste ich dringend auf die Toilette, obwohl es eigentlich nicht in dem Moment so war. Ich habe ihn darum gebeten, ob ich meine Hose hochziehen könnte, dürfte, weil er hat sie mir runtergerissen und ich habe ihn einfach gebettelt, ob ich auf die Toilette kann und ob ich bitte, und wo ich das Messer gesehen habe, musste ich in jedem Moment damit rechnen, dass er mich abstecht. Aber er hat das Messer dann auch fallen lassen, Gott sei Dank. Und bist du dann zur Toilette gegangen oder bist du rausgelaufen? Gott sei Dank wusste ich, also wo ich ja reingekommen bin in die Wohnung, sah ich ja gleich, dass die Toilette neben der Wohnungstür war. Und ich habe mir den Plan eben gemacht, dass ich ihm sage, ich musste dringend aufs Klo, dass er hoffentlich mich aufs Klo gehen lässt und dass ich so tun würde und dann rauslaufe. Gott sei Dank war die Wohnungstür abgesperrt. Und du bist dann rausgelaufen? Ja. Und er ist nicht hinterhergelaufen? Doch, ich habe noch ein paar Sachen liegen lassen bei ihm. Aber wo ich rausgelaufen bin, da war auch ein Aufzug. Ich habe schon überlegt, soll ich jetzt mit Aufzug oder soll ich jetzt hoch oder runter laufen? Ja. Das war schlimm einfach und ich bin einen Stock tiefer runtergelaufen, stand schon vor einer Wohnungstür, habe geklingelt und in dem Moment habe ich ihn meinen Namen rufen gehört und ja, du hast was vergessen und irgendwie, ich weiß nicht, was er nebenbei gemacht hat, ob er sich da schon angezogen hat oder nicht, ich weiß es nicht. Und da hat in dem Moment hat auch keiner aufgemacht, dann bin ich noch eine Etage tiefer runtergelaufen, bei zwei Türen geklingelt und endlich hat eine Frau aufgemacht. Und ich habe ihr kurz gesagt, was passiert ist, und sie hat mich sofort reingezogen in die Wohnung. Und der Hammer war ja einfach, er hat noch eiskalt an der Tür geklingelt und geklopft und gemeint, ich hätte ja was vergessen. Aber Gott sei Dank hat die Frau nicht aufgemacht. Hat die Frau die Polizei angerufen? Ich habe sie drum gebeten, ja. Und was ist dann daraus geworden? Hast du ihn angezeigt? Ja, ich habe eine Strafanzeige an denselben Abend noch gemacht. Die Polizei ist gekommen, hat ihn mitgenommen. Wie lange liegt das jetzt zurück, Michaela? Das ist genau am 8.12. passiert. Am 8.12. Das heißt, die ganze Sache läuft gerade noch. Ja, die läuft noch. Weiß dein Mann von der Geschichte? Ich habe den Polizisten am Tatort, also beziehungsweise bei der Frau, zu der ich geflüchtet bin, die sind ja zu uns dann, also zu mir und der Frau gekommen und er wurde in der Zeit abgeführt, darum gebeten, dass er meinen Mann anruft und ihm sagt, was ich auch von der Leine von jemandem. Das heißt, er weiß alles und er weiß auch die Vorgeschichte, dass du dich mit ihm verabredet hast und mit ihm Kontakt aufgenommen hattest vorher. Ja. Was sagt er jetzt? Wie steht er zu der Angelegenheit? Also die ersten 4 Wochen stand er mir sehr bei, weil ich war überhaupt nicht mal fähig, mich um meine Kinder zu kümmern. Und das Schlimme war einfach, die Kinder, die wollten halt zu ihrer Mutter und einen Bussi geben und das konnte ich nicht zulassen, weil ich das Gefühl hatte, ich würde sie irgendwie beschnipsen. Und wie steht dein Mann jetzt? Steht er weiter zu dir? Er kommt nicht klar. Er kommt damit nicht klar. Kommt er mit dem Verbrechen nicht klar? Oder kommt er auch nicht damit klar, dass du dass du diesen Kontakt aufgenommen hast mit dem Mann? Er kommt nicht klar damit, dass ich überhaupt da angerufen habe. Aber jetzt habe ich rausgekriegt eben, dass da was dran war, dass mein Mann da schon angerufen hat. Dass er das auch gemacht hat? Ja. Yeah. Insofern seid ihr ja quitt, ne? Er sieht das nicht so. Warum sieht er das nicht so? Er sieht das nicht so. Ich weiß nicht, vielleicht denken Männer so, ich weiß es nicht, aber ich habe jetzt im Nachhinein auch durch einen Kameraden, ehemaligen Bundeswehrkameraden, erfahren, dass, wo ich schwanger war, also das zweite Kind unterwegs war, kurz vor der Heirat und während der Heirat, also die 10 Monate Bund, dass er da, er war ja außerhalb Landsberg, Lech irgendwo, dass er sich da eine andere... Das auch noch? Hast du ihn damit konfrontiert? Ja. Und wie stellt er sich dazu? Er ist sauer auf den Freund, weil der mir das gesagt hat. Aber er streitet es nicht ab? Nein, aber er sagt auch nicht, warum er das gemacht hat und wieso. Also kommt da jetzt eine ganze Menge zu deinem Grundleid, was du jetzt hast, aufgrund dessen, was passiert ist? Ja, er sieht halt das, was ich gemacht habe und das, was er gemacht hat, ist ja nicht so schlimm. Möchtest du gerne mit ihm zusammenbleiben? Momentan wohnen wir getrennt. Nein, ich weiß, dass mir das nicht gut tut, diese Vorwürfe. Weil mein Mann hat mir öfters auch unterstellt, wo ich die Akte noch nicht hatte, beziehungsweise die Akte für meine Rechtsanwältin, dass er auch mitgucken kann, was genau passiert ist. In der Zeit waren halt nur noch Vorwürfe. Ich verstehe, ja. Ich hätte denen schöne Augen gemacht oder wie auch immer. Würdest du denn gerne, dass diese Ehe, dass diese Verbindung nochmal eine Chance bekommt? Ja, eigentlich schon. Eigentlich schon. So wie du das jetzt geschildert hast, glaube ich, wäre das Klügste, wenn ihr euch eine dritte Person suchen würdet, die zwischen euch vermittelt, weil ihr könnt das ja gar nicht mehr. Und zwar in Form einer Eheberatungsstelle, einer Eheberatung, Paarberatung. Ja. Mein Mann hat ja 2 Wochen, nachdem mir das passiert ist, hat er bei einem Familienzentrum eben einen Termin gemacht, auch Familien-Eheberatung. Und er ist nur einmal mitgegangen und seitdem gehe ich jetzt alleine hin. Gehst du alleine? Er will nicht mehr. Er meint, das ist nichts für ihn, da gehen nur Verrückte hin. Er möchte die Sache für sich verarbeiten. Hast du denn neben dieser Beratung, die du gerade genannt hast, auch noch eine andere psychologische Betreuung, nach dem, was vorgefallen ist? Ja, ich habe nur durch meine Hausärztin eine Nervenärztin. Also da gehe ich auch hin, also alle 3 Wochen. Und ansonsten kriege ich vom Weißen Ring Unterstützung. Ich gehe noch in eine Selbsthilfegruppe. Ah ja, also da sind schon unterstützende Maßnahmen eingeleitet. Ja. Und dennoch geht es dir natürlich nicht gut, alles andere ist gut, sondern es ist alles voller Probleme um dich herum. Ja, ich habe zumindest die eine Sache schon verdaut, weil das Schlimme war, ich habe ziemliche Albträume gehabt. Und ich weiß nicht, ob jetzt da Frauen zuhören, die vielleicht in einer ähnlichen Situation waren, der sowas passiert ist. Würdest du gerne Kontakt mit haben? Würde ich gerne auch. Aber das Schlimmste ist, was ich davon tragen musste, zum Beispiel, man steht vor dem Spiegel und findet sich nicht mehr schön. Dann kommen diese Blitzbilder und es ist sehr übel. Also Michaela, ich verspreche dir, wenn sich Frauen bei uns melden, die gerne mit dir Kontakt haben möchten, weil sie ähnliche Erfahrungen gemacht haben, stellen wir den Kontakt her. Ja, das ist das eine. Ich wollte noch was sagen wegen der Leinen. Also die Frau vorher. Sie hat gemeint, sie habe den Mann in ihre Wohnung gelassen. Aber ich würde da ein bisschen mir die Leute genauer anschauen. Ja, ja, wir haben das ja gerade noch gesagt, dass es auch sehr gefährlich sein kann. Ja. Ich würde dir gerne auch noch anbieten, Michaela, dass du vielleicht doch nochmal in Sachen Partnerproblematik mit meinem Psychologen jetzt nochmal redest. Vielleicht kann der Peter dir vielleicht doch noch irgendeinen guten Ratschlag geben. Können wir dich nochmal anrufen? Ja. Dann leg mal auf und es wird gleich dann wieder bei dir klingeln. Okay, danke schön. Von Herzen alles Gute. Danke. Tschüss, Michaela. Michael, 26. Michael ist nicht mehr da. Dann haben wir den Nils. Und Nils ist 20 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Nils. Dein Thema. Ja, schade, was eigentlich so in der Welt passiert. Eigentlich ziemlich furchtbar, die Frau vorhin. Also fand ich doch schon schlimm. Aber jetzt mein Thema. Ich wollte, also gestern war ja dein Thema irgendwie, diesen Sex hat mein Leben geändert. Mhm. Und ich würde da vielleicht anknüpfen und sagen, dieser Sex wird vielleicht mein Leben ändern. Das heißt, du hast was vor dir, oder wie? Bitte? Du hast etwas vor dir. Ja, ich möchte gerne was vor mir haben, aber ich weiß nicht, ob es irgendwie machbar ist. Es ist nämlich so, ich habe noch nie Sex gehabt. Mit irgendwelchen Personen oder so, nur mit mir selber und mit dir selber auch nicht? Doch, da habe ich schon. Ja. Und ich habe irgendwie so den Traum oder den Wunsch, mal mitzumachen in so einem Pornodreh, irgendwie als Darsteller oder für solche Bilder zu agieren. Und jetzt ist eigentlich die Frage, ob ich das dann irgendwie, ob ich das später nicht irgendwie mich drüber ärgern werde, wenn ich dann irgendwann doch eine Frau haben werde oder vielleicht einen Freund und dem erzählen muss. Also du bist ja nicht im Klaren darüber, ob du schwul bist oder? Nee, weiß ich ja überhaupt nicht, weil ich ja überhaupt keine Erfahrung habe. Ja gut, aber man hat ja seine Fantasien und man... Ja, da würde ich doch eher sagen, dass ich dann nicht schwul bin, aber es kann ja einiges passieren, man weiß ja nie. Ne? Also Michael, nicht Michael, Nils, genau. Ich halte das... so wie du jetzt deinen Fall geschildert hast, für ausgesprochen schlecht, um es mal gelinde auszudrücken, seine ersten Erfahrungen sexueller Art in einem Pornofilm, bei der Produktion eines Pornofilms zu finden. Ich glaube nicht, dass er dir da dass das sehr nutzbringend ist für dich. Und ich könnte mir eher vorstellen, dass du dir einen Schaden oder Komplikationen zufügst für deine eigene Entwicklung. Wie wahnsinnig, warum? Such dir erstmal irgendwelche Leute, mit denen du privat für dich Sex hast. Warum musst du gleich in eine Pornofilmproduktion? Warum? Ja, ich weiß nicht. Also, ich meine, wenn ich diese Filme konsumiere, was ja eigentlich nicht so oft ist, weil ich habe ja keinen Fernseher, aber... Wo konsumierst du die denn? Das war mal. Der Fernseher ist leider, zu Brüche gegangen. Da habe ich mir immer so gedacht, wie können die Leute denn überhaupt sowas machen? Und nachher ist mir da eingefallen, die haben da bestimmt auch Spaß dran oder vielleicht auch das Geld. Ja, aber das ist jetzt überhaupt, das ist nicht dein Thema. Dein Thema ist, dass du für dich erstmal deine Erfahrung machen musst. Und dann kannst du in 7, 8 Jahren mal darüber nachdenken, ob du für so ein Geschäft, was ja nur ein hartes Geschäft ist und wo es weniger um Lust geht, sondern einfach wirklich um Professionalität, ob du da mitmachen willst. Finde ich ganz, ganz seltsam, dass du auf diese Idee kommst. Wie ist es denn erklärbar, dass du noch keine sexuellen Erfahrungen gemacht hast? Hast du noch nie Leute angesprochen? Hast du die Erfahrung noch nicht gezielt gesucht bei Menschen, bei Frauen, bei Männern? Die sexuelle Erfahrung habe ich nun eigentlich wirklich noch nicht gezielt gesucht, aber warum denn nicht? So feste Freundschaften oder so, die habe ich schon gesucht, aber das ist immer so in die Hose gegangen. Aber du suchst die sexuelle Erfahrung nicht, suchst aber eventuell die Möglichkeit, in einem Pornofilm mitzuwirken. Das ist doch irgendwie sehr schräg. Ja, recht hast du vielleicht. Das irritiert mich jetzt doch sehr, was du erzählst. Hast du Angst davor, Leute anzubaggern in Sachen Sex, wenn du scharf auf jemanden bist oder wenn du mal gerne diese Erfahrung machen möchtest? Dann geh lieber mal das darf ich jetzt auch gar nicht sagen, aber hast du Angst davor, dass du vielleicht einen Korb bekommst? Ja, das kann sein, weil es ist eigentlich schon sehr oft passiert und nicht, wenn es dann um so eine sexuelle Beziehung ging, aber sondern nur um so eine Liebesbeziehung oder so. Da ist es dann ziemlich oft in Ruhe gegangen. Also ich habe, glaube ich, nicht so ein Talent dafür, irgendwelche Leute anzumachen und anzubaggern. Na gut, also du bist 20 Jahre alt, du bist auch noch nicht so uralt. Nee, das ist klar. Ich würde mal einfach sagen, es wird schon passieren, wenn du ein bisschen was dazu tust und dich nicht gerade eingerätst in deiner Wohnung, wird sicher der eine oder andere, die eine oder andere nette Frau, Mädel, junger Mann oder was auch immer, die über den Weg laufen, wohl das einfach funkt zwischen euch beiden. Und lass diese Pornogeschichte zur Seite. Das ist wirklich Quatsch. A, wirst du wahrscheinlich eh da nicht reinkommen. B, ist es für dein Leben und deine Gefühlswelt nicht zuträglich, Nils. Ich könnte es schwören. Ich bin ganz sicher. Ja, da bin ich froh, dass du das sagst. So. Ehrlich gesagt, also ich hätte auch lieber dies gehört, als das andere, dass mich das anrätst oder so. Ja, stell dir mal vor, ich hätte gesagt, ja Nils, genau, du musst jetzt bei einer Pornoproduktion mitmachen. Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Ja, da hätte ich dann auch wieder nachgedacht. Also jetzt bin ich irgendwie erleichtert und zufrieden, weil dass ich da irgendwie mit dir drüber reden konnte. Ja. Weil es gibt ja nicht sehr viele Leute, womit man über solche Sachen reden kann. Schnapp dir mal eine schöne junge Frau oder einen hübschen jungen Mann und mach mal gute sexuelle Erfahrungen. Jetzt im Sommer, Frühling und so, vielleicht klappt das ja. Ja, wollen wir mal hoffen. Toi, toi, toi. Jo, prima. Tschüss, Nils. Jo, danke, ne? Tschö. 1:31 und 5 Sekunden. Jetzt machen wir Pause. Uhr 32 und 10 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir kein Thema, kein festes Thema hier von uns aus. Wir geben kein Thema vor. Ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr mit mir reden wollt. Über was auch immer. Telefonnummer 0800 567 8111. Faxnummer 0800 567 8110. Morgen heißt unser Thema, da haben wir ein Thema. Das Thema heißt, ich mache es immer nur heimlich. Jetzt geht mal tief in euch, alle von euch, jeder von euch, ich weiß es, jeder, der jetzt zuschaut und jeder, der jetzt zuhört, macht irgendetwas heimlich, was niemand weiß oder vielleicht nur ganz wenige wissen. Meistens weiß es niemand. Und morgen habt ihr die Chance, es mir zu erzählen, weil ich sehr interessiert daran bin. Also morgen heißt das Thema, ich mache es immer nur heimlich, ab 1 Uhr, Radio 1 Live für der Fernsehen. Michael, jetzt haben wir es nochmal, der zweite Versuch. Ja. 26 Jahre, gerade warst du weg. Ja, ganz genau. Und zwar, ich war leider an den Knopf gekommen und dann war es weg. Ich habe aber wieder versucht, ranzukommen. Ja. Also, ja, meine Geschichte dreht sich mehr um das Thema gestern. Auch um das Thema gestern. Ja, genau. Ja. Ich hatte nur 10 Minuten vor Ende eingeschaltet und da kam ich nicht mehr durch oder habe es auch gar nicht mehr versucht. Ja. Es geht darum, also ich bin 26 und habe eine Freundin seit... Ja, Mitte Januar, 2-3 Monate halt jetzt. Mhm. Und die ist 21 und es geht auch um eine Karnevalsgeschichte. Ich habe sie kennengelernt als ziemlich lustige Freundin und weiß ich nicht. Und wir wollten halt Karneval zusammen weggehen und das ging dann nicht, weil sie arbeiten musste. Und ich hatte halt freigenommen und ich komme aus Düsseldorf und das ist ja eigentlich eine ziemliche Karnevalshochburg. Mhm. Und bin da auch weggegangen. Du hast sie Mitte Januar bei einer Karnevalsveranstaltung kennengelernt? Nein, ich habe sie Mitte Januar kennengelernt und ich kannte sie so eigentlich, wir wollten zusammen Karneval verbringen, weil ich sonst immer Karneval eigentlich alleine weggehe. Und naja, sie musste halt arbeiten, ich bin alleine weggezogen, losgezogen in Düsseldorfer Altstadt. Und wir hatten uns verabredet, dass wir uns nachher, sie wohnt mit ihrer Mutter alleine, dass wir uns nachher in einer Kneipe, in so mehr oder weniger in einer Kleingaststätte, so eine für Kleingärtner, so eine Kneipe da noch treffen, dass ich dann da hinkomme und bei ihr schlafe, bei ihr übernachte. Und ihre Mutter, die ist 41 oder 42, für ihr Alter sehr attraktiv. Und ach, ja, ich könnte die Geschichte jetzt spannend macht, könnte weil, die Geschichte jetzt schon fast weitererzählen. Warum? Du hast mit der Mutter angebandelt. Ja, aber ja, die Mutter hat mit mir angebandelt. Erzähl mal. Also es war so, ich bin halt Karneval ziemlich betrunken, irgendwann späten Abends in diese Kneipe gekommen und die Mutter ist alleinstehend. Meine Freundin wohnt auch bei ihr. Und die Mutter war auch in der Kneipe? Ja. Wir wollten zusammen weggehen. Und die Mutter kam mir auch im Vorfeld immer schon so vor, sie war immer super freundlich zu mir. Und da sie alleinstehend ist, habe ich immer schon gedacht so, ist das jetzt eine Anmache oder mag sie mich als zukünftigen Schwiegersohn? Da ist im Vorfeld schon was passiert. Was ist denn dann genau in der Nacht passiert? Ja, das war halt, ich bin in diese Kneipe gekommen, war ziemlich betrunken, die Mutter war da und dazu muss ich sagen, die Mutter hat ein Haus und dieses Haus hat einen Anbau, in dem meine Freundin wohnt. So eine Art Garagenumfunktion. Und ich war halt ziemlich betrunken. Meine Freundin war sauer, dass ich schon so betrunken bin. Und wir haben uns dann angefangen zu streiten. Und sie hat gesagt, ich gehe besser nach Hause. Ich lege den Schlüssel vor die Tür. Jetzt saß ich mit der Mutter allein in diesem Kleingartenverein, in dieser Kneipe. Und war halt so betrunken, worauf ich jetzt nicht schieben möchte. Mhm. Also die Mutter ist hübsch, aber ich stehe halt nicht auf... Na, was ist passiert? Erzähl jetzt. Ja, also, wir sind dann nachher, die Kneipe machte zu. Wir sind nach Hause gegangen. Wir gingen dann durch diese Gartenwege. Und sie nahm mich an den Arm und sagte, ach, ich wäre so ein toller Freund für ihre Tochter. Und irgendwann fing sie mich dann an, zum Arm zu küssen. Ich habe dann immer noch gedacht, ja, mein Gott, es ist Karneval. Und aber du hast nicht so betrunken, du kannst dich daran noch erinnern. Ja, ich weiß es noch, aber ich weiß, dass ich auch falsch reagiert habe, weil ich betrunken war. Naja, du hast mitgemacht. Dann sagte sie dann, die schläft eh schon, die Nicole schläft eh schon, komm noch mit rüber, dann trinken wir drüben noch was. Also die wohnt ja halt im Haus. Also lange Rede, kurzer Sinn, ihr habt miteinander geschlafen. Genau. Ja. So. Ja, das ist dann halt passiert. Und nun, was sagt jetzt die Freundin dazu? Die weiß es nicht. Und der Hammer dabei ist eigentlich, dass die Mutter mich jetzt unter Druck setzt. Meine Freundin ist jetzt beruflich im Ausland. Und inwiefern setzt sich die Mutter unter Druck? Ja, sie setzt mich halt unter Druck, dass ich mich nicht mit der Freundin treffen soll, mit meiner Freundin treffen soll. Dass du dich nicht mit ihr treffen sollst. Bitte? Dass du dich nicht mit ihr treffen sollst. Nein, ich soll mich nicht mit ihr treffen, weil ich wüsste ja, was ich für einer bin und wenn ich selbst schon an die eigene Mutter und... Also sie dreht es so rum, dass ich sie praktisch irgendwie an die Mutter angebaggert habe und halt der totale schlimme Kerl wäre. Ja, wie verhältst du dich ihr gegenüber der Mutter jetzt? Die Mutter habe ich seitdem nicht gesehen. Meine Freundin ist ja im Moment nicht da. Ja gut, aber wie setzt sie dich unter gesagt, Druck? Ich hab ihr gesagt, ich war betrunken. Ist klar, meine Frage ist, wie kommuniziert ihr miteinander? Wie setzt sie dich denn unter Druck? Per Telefon oder per Telefon? Ja, sie hat angerufen, weil sie fragen wollte, ob ich schon was von ihrer Tochter gehört hätte, beziehungsweise von meiner Freundin, ob ich irgendwas gehört habe, wann sie wiederkommt und... Ja, und in demselben Gespräch kam halt dieses, ich möchte dich hier sowieso nicht mehr sehen und du weißt, was du für einer bist und sowas hat meine Tochter nicht verdient und ich bin jetzt der Böse. Wann kommt deine Freundin, die Tochter dieser Frau, wieder zurück? In zwei Wochen. In zwei Wochen. Du kannst mit ihr nicht irgendwie kontaktieren? Nee. Also doch, mit meiner Freundin, sie ruft mich öfter an, aber ich habe ihr halt nichts davon erzählt. Ist sie weit weg? Bitte? Ist sie weit weg? Sie ist in Frankreich. Ja. Da hilft wahrscheinlich nur der ganz ehrliche Weg, Michael. Nicht jetzt übers Telefon, wer weiß, das stört sie dann in Frankreich, was sie immer macht, dass du ihr das erzählst, wenn sie wieder hierher kommt. Was wirst du sonst machen? Ja, aber ich kann ihr das nicht sagen. Was hast du denn jetzt für eine Alternative? Ständig unter Druck gesetzt zu werden, erpresst zu werden von der Mutter? Ja, deswegen rufe ich an, ich weiß es nicht. Andererseits... wie es jetzt im Moment läuft, ist es zwar der Horror für mich, aber ich habe meine Freundin noch. Und gut, aber so wie ich das verstanden habe, will die Mutter euch auseinanderbringen. Ja, ich weiß nicht, warum sie das eigentlich will. Welche Möglichkeiten hat sie denn überhaupt, wenn deine Freundin jetzt zurückkommt, irgendwie auf eure Beziehung Einfluss zu nehmen? Ja, das ist es eben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mutter eben hingeht und ihre eigene Tochter sagt, dass sie mit mir angebettelt hat oder mit mir geschlafen hat. Aber sie könnte ja, da sie offensichtlich ja irgendwas gegen dich hat, irgendwelche anderen Geschichten erzählen. Ja. Hast du Sorge darum? Ja, ich habe Sorge darum, dass es rauskommt, dass die Wahrheit rauskommt, weil das reicht ja eigentlich schon. Und ich habe mit ein, zwei Freunden, mit dem Daniel und dem Stefan, Freunde von mir, darüber geredet und die sagen halt, ich soll es meiner Freundin sagen. Aber ich kenne meine Freundin noch nicht so lange, zwei, drei Monate, da kennt man den anderen noch nicht so. Ich kann sie aber einschätzen, das wäre es dann gewesen. Und ja, ich könnte mir selber in den Arsch treten, was ich gemacht habe. Sie sagt, die Mutter sagt, du sollst keinen Kontakt mit der Tochter mehr haben, weil du bist ja so einer, der solche Sachen macht. Ja, sie hätte ja daran gesehen, also sie eine Linke. Ich kann auch nicht vorstellen, dass sie das als Test gemacht hat. Also die Mutter steht mehr oder weniger, wenn einer auf den anderen steht, dann steht sie auf mich und nicht ich auf ältere Frauen. Also eine sehr linke Tour, finde ich. Ausgesprochen linke Tour. Super heftig, ja. Andererseits ist überhaupt nicht auszuschließen, dass das doch irgendwie rauskäme. Und dann stehst du bei deiner Freundin natürlich noch viel, viel heftiger da und schlimmer und schlechter da. Also wenn du ihr jetzt nach zwei Monaten, die ihr euch erst kennt, doch klar Tisch machst. Trotz aller großer Gefahr, dass sie vielleicht sagt nein. Aber wenn du es ihr so erzählst, erstmal, wie es passiert ist, wenn die Liebe sehr groß ist, wenn das Verliebtsein sehr groß ist, glaube ich, dass man das verzeihen kann. Wie ist denn überhaupt das Verhältnis zwischen der Tochter und der Mutter? Gut. Also soweit ich das, ich kann es halt nicht so einblicken. Mhm. Hast du natürlich schlechte Karten. Ne? Wahrscheinlich glaubt die dann ihrer Mutter mehr als dir. Mhm. Das ist, und meine Freundin ist auch abhängig von ihrer Mutter. Sie lebt da ohne Miete, sie verdient nicht viel und ich denke, also ich und wenn du nochmal andersrum gedacht, wenn du nochmal das Gespräch mit der Frau suchst, nach dem Motto, wir sollten nochmal miteinander reden und wir können ja irgendwie einen Frieden schließen, und warum machen sie das? Ja, das habe ich jetzt zweimal am Telefon versucht. Droh ihr doch ganz einfach an, dass du sagst. Vielleicht hat sie dann auch Schiss. Ja, aber sie weiß, dass es mir eigentlich wichtiger ist. Also ich verstehe auch nicht, warum die Mutter dieses Risiko hat. Du bist ja ich empfinde dich auch so, ich glaube, dass du da sehr scheu bist im Moment. Du bist verängstigt und rumflatterst und weißt gar nicht, was du tun sollst. Und das wittert die natürlich auch, diese Frau. Wenn du der nochmal klar gegenübertrittst und sagst so und so, ich verstehe nicht, warum, das ist ganz schief gelaufen, mir tut es sehr leid, für sie ist es auch nicht gerade sehr reicht ihnen auch nicht zur Ehre. Wir könnten ja einen Strich drunter ziehen und wir beide schweigen und dann ist es gut. Versuch doch mal nochmal diesen Weg bei ihr und tritt da mal ein bisschen selbstbewusst auf. Ja, ich weiß noch nicht, ob das Sinn hat. Ja, du versuch es doch. Was hast du denn für eine Chance? Du hast doch gar keine anderen Chancen. Ja, aber das eben, wenn ich dieses Risiko nicht eingehe und ich denke, das beruhigt sich nach einer Zeit, es sind noch zwei Wochen, bis sie wiederkommt, vielleicht, ich weiß es nicht, ich bin auch schon überlegen, die Mutter selber unter Druck zu setzen, aber das ist nicht meine Art. Wie willst du sie denn unter Druck setzen? Ja, weiß ich nicht, ja, keine Ahnung. Ja, eben. Also, such das Gespräch und sag ihr nochmal klipp und klar, wie du die Sache siehst. Und wenn sie dir zu zickig und zu blöd kommt, dann droh ihr euch und dann, okay, dann sag ich es halt ihrer Tochter auch. Der so und so sage ich es dann auch. Ja, aber ich kann es nicht einschätzen, was sie finden. Vielleicht ist es ihr auch egal. Vielleicht. Ich kann es auch nicht einschätzen, aber es geht ja jetzt um Problemlösung. Du wirst ja irgendwas tun. Du hängst ja da völlig in der Luft und weißt nicht, was du tun sollst. Und das ist jetzt ein Vorschlag von mir, oder zwei Vorschläge waren das jetzt. Michael, sieh mal zu. Ich würde es nicht einfach so auf sich ruhen lassen. Und ich würde es auch nicht so auf mir sitzen lassen. Es ist schon eine sehr linkische Tour, die Frau da mit dir fährt. Ja, das finde ich auch ziemlich heftig. Sieh mal zu, Kopf hoch und Brust raus und ran. Ran an die Front. Alles Gute, tschüss. Danke, immer noch mal schöne Grüße und so, und du bist echt gut. Dankeschön. Jo. Tschüss. Günther, 56. Hallo Domian. Hallo Günther. Du hast mich angerufen. Ja, ich möchte mit dir mal statt über den G-Punkt bei der Frau über den P-Punkt beim Mann sprechen. Über den P-Punkt? P wie Paula. Was ist das dann? P-Punkt, das ist also, man nennt das auch Perineum. Aha. Das bezeichnet man auch als Damm. Ja. Das ist also so ein circa 3 oder 4 Zentimeter breites Weichteilstück, Weichteilbrücke, Haut und Muskulatur zwischen After- und Hodensack. Schöne Gegend. Ja, ist eine schöne Gegend. Ja. Ich habe das gestern Abend auch erst erfahren, dass man das P-Punkt bezeichnet, bei Liebe Sünde, bei der Moasumanga. Und und ich habe gedacht, naja, ich wollte an für sich auch wissen, ob andere auch Erfahrungen, andere Männer damit gemacht haben. Was haben die denn da Schlaues erzählt? Soll man da drauf drücken? Soll man das streicheln? Oder was macht man da? Es ging da um erogene Zonen beim Mann. Ja. Und das ist ja wie bei der Frau der ganze Körper. Der eine ist da am Ohr, der eine an der Brust und so, mal mehr, mal weniger. Und diese Stelle finden wir, meine Frau und ich, also sehr toll. Also ich vor allen Dingen finde es sehr reizvoll. Ich finde es auch sehr reizvoll. Ich wusste nur nicht, dass das sogar einen Begriff dafür gibt. Genau. Deswegen rufe ich ja an. Ich dachte, das kann ja ruhig die Bevölkerung jetzt hören. Genau, wir wollen hier zur Weiterbildung beitragen. Genau. Ja. Wir sind ja hier sowas wie Volkshochschule. ne, fürs Alltagsleben. Ja, du hast ja schon über Autofellatio gesprochen. Genau, alles Mögliche. Genau. Warum soll man nicht mal darüber sprechen? Sehe ich auch so. Haben die denn besondere Tricks gestern noch erzählt oder vielleicht hast du was aus deinem Erfahrungsschatz, wie man das besonders, diesen Punkt besonders stimulieren kann? Also man kann ihn selber natürlich auch stimulieren, angenommen beim Duschen, schön mit Massagestrahlen und so weiter. Mhm. Aber ich habe es gerne natürlich, wenn meine Frau das macht. Ne? Mhm. Und zwar so mit Streicheln und mit Lecken und so weiter. Mhm. Und also sehr reizvoll. Mhm. Und wie gesagt, ich fahre da sehr stark drauf ab. Wann hast du das denn? Du bist jetzt 56 Jahre alt, habe ich gerade gesagt. Mhm. In welchem Alter hast du diese Zone entdeckt? Bei dir, weil manche Männer, da hört ja ab an einer bestimmten Stelle hört alles auf. Da sind die gar nicht mehr zugänglich. Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt über 31 Jahre verheiratet. Mhm. Und man forscht ja immer weiter und man fängt an und entdeckt immer wieder neue Sachen. Mhm. Und wie viele Jahre, kann ich dir jetzt nicht sagen. Mhm. Aber ich wusste, wie gesagt, nicht, dass man das als P-Punkt bezeichnet. Mhm. Ja, deswegen ja. rufe ich an. Also ja. die Stelle war schon, ach, schon, hab schon jahrelang gerne. Ja, ja. ja? Und, also meine Erfahrung ist ja auch, dass sehr, sehr, sehr viele heterosexuelle Männer überhaupt den ganzen Analbereich tabuisieren. Der findet überhaupt nicht statt im erotisch-sexuellen Bereich. Die müssen das erstmal entdecken. So wahrscheinlich auch diesen Punkt. Ja, natürlich. Ich bin ja jetzt, wie gesagt, heterosexuell, aber genauso, wenn man also den Anus berührt oder den Finger oder sonst ja, was, das auch sehr schön. Ja, das hat mit der sexuellen Orientierung im Prinzip gar nichts zu tun, aber es ist eben noch so in den Köpfen drin. Ne? Ja, wie heißt das nochmal ausgesprochen, genau? Also Perineum. Perineum. Perineum. Perineum. Perineum, das ist wohl lateinisch. Der P-Punkt beim Mann. Der P-Punkt beim Mann. Und das sollen sich auch die Mädels jetzt hinter die Ohren schreiben, ne, um den zu suchen und um diesen P-Punkt zu verwöhnen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass dieser Punkt auch bei der Frau vielleicht reizvoll ist. Ja, nicht nur beim Mann. Auch eine schöne neue Idee noch. Mhm. Ja. Dann wären die Frauen uns ein bisschen was voraus. Dann hätten die einen G-Punkt und einen P-Punkt. Genau. Dann müssen wir uns auch noch an einem Punkt aussuchen, für uns, ausdenken. Ja, vielleicht gibt es ja noch welche, die wir noch gar nicht kennen, ne? Also wir werden euch auf dem Laufenden halten, sobald wir irgendwas erfahren, oder ihr haltet uns auf dem Laufenden. So machen wir das. Ja, und ich möchte auch mal gerne wissen, sollen sich ruhig mal Männer melden, die da auch Erfahrungen gemacht haben? Gerne, ja. Welche auch immer, ne? Ja, gerne. Also unsere Ohren und unsere Telefone sind offen für euch. Alles klar. Danke für deinen Anruf, Günther. Danke. Schönen Gruß an die Frau. Tschüss. Tschüss. Eike, 62 Jahre alt. Guten Morgen. Grüß dich, Jürgen. Ja, hallo. Guten Morgen. Dein Thema. Mein Thema. Erst einmal eine Bemerkung zu der Monika, zu der Situation. Ich argwöhne, dass der Telefonsexpartner nicht der war, der sie besucht hat. Also die erste Anruferin, die da Darkroom-Sex gemacht hat. Ja, hatte ich eine Sekunde aus dem Hinterkopf, aber dann dachte ich mir, das kann nicht sein, das hätte sie gemerkt bei den vielen Stunden. Ich glaube das. Und das erklärt auch, warum der sich nicht mehr meldet, weil der nämlich jetzt Schiss hat, dass das aufkommt. Dass das vielleicht ein Freund war? Also, nicht getraut hat. Ein bayerischer Freund? Ne? Könnte ja sein, weil er sprach so bayerisch. Und der andere mag ja auch in Bayern leben. Ja, ja. Ich meine, es gibt ja hier in Bayern, nicht? Ich lebe ja auch in Bayern, auch Leute, die nahezu Hochdeutsch sprechen können. Ja, ja, klar. Wie du zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Zum Beispiel, ja. Ich das kann ist, auch noch ganz anders, nicht? Das ist natürlich eine interessante... Aber der Rochkatzelschwurf geht da. Das ist natürlich eine interessante Interpretation, ne? Wenn die Moni jetzt dazuhört, liebe Moni, denk mal drüber nach. Vielleicht, ja, vielleicht war er das gar nicht. Vielleicht war er das gar nicht. Ich glaube nicht, nein, wenn sie schon die Stimme nicht wiedererkennt, das gibt es doch nicht. Ja, aber die haben die ganze Nacht miteinander verbracht. Dann hätte der ich aber... Ich wette, der hat sich nicht getraut. Dann hätte der aber dieser, der dann bei ihr war, hätte aber sehr gut vorbereitet werden müssen von dem anderen. Natürlich, der hat sicherlich mit dem sich darüber ausführlich unterhalten. Ja. Der muss ja auch unten in der Telefonzelle müssen ja die zu zweit gewesen sein. Also das sind ja ganz, ganz neue Aspekte. Moni, was ist das? Hat sich der eben nicht nachtraut. Man weiß nicht, vielleicht fehlten ihm die Ohren oder. Vielleicht. War das der Grund deines Anrufes? Nein. Mein Grund ist ein anderer. Ich will dich weiterbilden. Du willst mich auch noch weiterbilden? Ja, natürlich. Ich habe ja gerade den P-Punkt schon gelernt. Du hast ja da vor einiger Zeit einmal so gezweifelt, aber das ist doch kein Pipi, da, wenn eine Frau eine Ejakulation hat. Ja. Ich behaupte, es ist Urin. Ich behaupte das ja auch. Ich behaupte das ja auch. Und zwar habe ich also die Erfahrung gemacht mit meiner geschiedenen Frau und später auch noch mit anderen Frauen. Ja. Die Mengen von Flüssigkeit, die da auftreten, die können woanders her gar nicht kommen. Wir sprechen jetzt von dem weiblichen Samenerguss, ne? Um mal alle einzuweihen. Ja, das kann kein Samenerguss. Naja, also von der Erektion. Nicht Samenerguss. Ja. Beim Orgasmus. Ja, natürlich, ja. Ja. Und da treten ja also solche, das kann ein Liter sein, das kann ein halber Liter sein. Mhm. Wo soll denn das sonst herkommen? Die Frage stelle ich mir auch immer. Bei uns ist das einmal sehr klar geworden. Wir hatten Spargel gegessen vorher und dann wussten wir ganz genau, was es ist. Das ist ja interessant. Und es roch nach Spargel? Ja, natürlich. Das ist so der Beweis. Die Urin immer riechen, ja, wenn man Spargel isst. Aber das wäre der Beweis, ja. Ja, und dann gibst du noch einen Beweis. Na und? Ein Freund von mir, der allerdings mittlerweile schon tot ist, der war in den 30er Jahren, so KDF-Zeit, da war der schon sehr aktiv in Tirol. Ja. Nicht? Der hat da so mit Klampfe und so und Singen hat der also die Frauen da unruhig gemacht. Und der hat dann halt schon mal so gesagt, ja, das wusste ich schon lang. Bei mir hat bisher nur jede gesorgt. Das habe ich nicht verstanden. Hast du nicht verstanden? Nee, hab ich nicht verstanden. Oh, das sollte also tirolerisch sein. Bei mir hat bisher noch jede gesagt? Gesorgt. Ah. Ja, ich ahne es schon. Ich ahne es. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, ja. Das haben aber die meisten nicht verstanden hier im hohen Norden, Eike. Da sind sie selber schon. Also, wie gesagt, in Sorgen ist halt pinkeln. Ja, ja, das habe ich jetzt auch kapiert. Ja. Also, das ist natürlich hochinteressant für mich, der ich immer diese These aufgestellt habe mit dem Spargel. Was du gerade erzählt hast. Ja, ja. Das war also ganz klar. Ich meine, ich weiß nicht, kennst du den charakteristischen Geruch, wenn man Spargel gegessen hat? Na klar, wir alle wahrscheinlich. Na eben. Ne? Ja. Das ist war also so deutlich, so klar. Ja. Also dann hatten wir uns aber missverstanden, weil ich eigentlich deine Auffassung auch immer war. Es nur nicht beweisen konnte bislang. Doch, das ist also vollkommen klar. Jetzt haben wir die. Wie gesagt, ich habe es also auch mal bei einer anderen Frau auch erlebt. Und bei einem Kunilingus. Und da habe ich also ganz hübsch was schlucken müssen. Das ist also sehr salzig. Ja. Gut. Also ich danke für den Hinweis, für den informativen Hinweis. Und wünsche dir alles Gute. Bei Gelegenheit möchte ich dir noch eine andere Story erzählen über eine, im Zusammenhang mit diesem Freund in Tirol. Ja. Der lebte dort in einer Berghütte. Du meinst, die Gelegenheit wäre jetzt gerade? Wie? Du meinst, die Gelegenheit wäre jetzt? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Das können wir ein andermal machen, aber wenn wir Zeit hätten, dann kann ich dir das natürlich auch noch erzählen. Nein, erzähl. Da habe ich nämlich ein Gespenst erlebt und die Reaktion von Tieren auf dieses Gespenst. Aha. Wie, du warst dabei? Ja, sicher. Ich habe das also mehrfach erlebt. Das erste Mal, da war ich nach ungefähr 13 Stunden Fußwanderung von 500 Höhenmetern auf 1900 Höhenmeter mit Schneesturm, dann wieder runter auf ungefähr 1000 Höhenmeter. Ich war 13 Stunden unterwegs und hatte mich da furchtbar verschätzt. Und da bin ich um 23:30 aufgewacht, um 23:30, nicht nach 12. Mhm. Und dann dappte es unten in der Hütte. Mhm. Da habe ich gedacht, ja, mein Freund Fritz ist wieder zurückgekommen, um mich zu holen, weil wir verabredet waren dort. Ja. Aber das war der nicht. Das ging also 20 Minuten lang, dappte und knarrte das, also quasi Gewichtsverlagerung und so. Und ich dapp, knarf, dapp, knarf. Und ich habe mich da oben mit einem Messer und in der Hand und Taschenlampe gefürchtet und nach 20 Minuten hörte das auf. Nicht? Und dann habe ich ihm am nächsten Tag erzählt und sagte, ja, ja, das weiß er schon, da ist der Gespenst in der Hütte. Ja, und dann hat er mir seine Version erzählt und ich habe dann später einen Hund und eine Katze von mir dabei gehabt. Mhm. Und habe also die Reaktion von dem Hund auf dieses Dappen erlebt. Ja. Und die Reaktion der Katze, dann hat mich mein Freund runtergeschickt und hat gesagt, schmeiß den Hund raus, der jault und quietscht da unten so, dass er nicht schlafen kann, er muss ja am nächsten Tag wieder arbeiten. Mhm. Und dann habe ich den Hund rausgelassen und habe dann die Katze gesehen, die saß mitten im Wohnzimmer, schaute da ganz unverwandt zur Wand hin, ich habe mich daneben gestellt und habe dann zum Beispiel so das Magengluckern von jemand neben mir gehört. Aber ich muss zugeben, ich habe mich nicht getraut, das Licht auszumachen. Mhm. Aber wie hat die, das verstehe ich jetzt nicht, wie hat die Katze denn reagiert? Die saß da und guckte. Die hat nur geguckt. Unter Wand an einer bestimmten Stelle. Ach so, ich habe mich daneben gestellt, mit der Taschenlampe dahin geleuchtet. Aber die ist nicht weggelaufen, die Katze. Wie? Die ist nicht weggelaufen, die Katze. Nein. Auch, die hatte ja keine Angst vor mir. Ich meine, die kannte mich ja. Nein, die hat ja Angst vor dir, nein, nicht Angst vor dir, sondern Angst vor dem Gespenst hätte die haben auch können. Nicht. Nee, auch da, nicht, ich glaube, da hat eine Katze keine Angst. Da sind die Hunde ängstlicher. Ja, der Hund hat versucht, in die steile Treppe hinaufzusteigen, in den ersten Stock zu uns. Also diese Geschichten. Ist zweimal wieder runtergefallen und so. Also diese Geschichten kenne ich auch so aus der Verwandtschaft, dass die Verwandten, die älteren Onkels und Tanten immer erzählt haben, die Hunde oder die Tiere merken das. Ja, ja, sicher, natürlich. Danke für den Anruf, Eike. Dass 20 Minuten vorher, bevor das Dappen losging, da ging es schon rund, weil die Katze nämlich Mäuse gefangen hat. Da lagen nachher 7 tote Mäuse da. Ich danke für deinen Anruf und wünsche alles Gute. Bitte. Tschüss, Eike. Tschüss. Antonio. Antonio ist 29. Ja. Antonio, ja. Was ist dein Thema? Also, es ist kein Thema, es ist eher ein Problem, was mich zurzeit beschäftigt. Und zwar, ich habe für jemanden Telefonterror betrieben. Mhm. Bei einem. So, und jetzt haben durch eine Veranstaltung kriegte man meine Nummer raus. Mhm. Ja, und jetzt ist die ganze Sache halt weiter zur Kripo gegangen. Mhm. Und jetzt lässt das mir keine Ruhe. Beziehungsweise ich weiß nicht, was jetzt passiert, ne? Mhm. Also erstmal, warum hast du für jemanden bei jemand anderem Telefonterror gemacht? Ja, das war eigentlich aus dem Gefallen raus, war das. Hast du dafür Geld bekommen? Nein, das war nichts habe ich dafür bekommen. Und wie sah dieser Telefonterror aus? Ja, ich habe den dreimal angerufen und habe am Telefon